Dasselbe Spiel wiederholte sich bei der neuen Edition der Lex Bajuvariorum durch von Schwind. Noch ehe die Edition ausgegeben ist, hat sie in dem Buche von Krusch eine vernichtende Kritik erfahren. Ein weiteres Beispiel betrifft die Herausgabe der Fuldaer Annalen, die dem beauftragten Forscher gleichfalls eine scharfe Kritik einbrachte. Ihm wird vorgeworfen, dass er mit Hypothesen argumentiert, von denen stets eine die andere zu stützen berufen ist. Der Gescholtene wehrt sich gegen seinen Kritiker mit der Wendung: Wer ihm darin glaubt, mag mich in der Tat als reif fürs Irrenhaus ansehen. In seiner Arbeit über die Chronik Thietmars von Merseburg schreibt Holzmann über einen früheren Bearbeiter derselben Chronik hinsichtlich dessen Resultate: Von Wissenschaft kann dabei nicht mehr gesprochen werden. Hier beginnt die Fantasie. In der historischen Vierteljahresschrift wirft ein Fachmann seinen Kollegen vor, man müsse über seine gewagten Aufstellungen staunen. Er hat sich an eine Aufgabe gewagt, der vor allem seine kritische Methode nicht gewachsen war. Denselben Vorwurf hören wir von Güterbock gegen seinen Vorgänger Jaffe in der Fassung, er habe methodische Irrwege eingeschlagen. Diese fatale Unsicherheit in den Ergebnissen lässt uns die heute üblichen Methoden mit berechtigtem Misstrauen ansehen, und wir hören uns bereits jetzt sehr skeptisch an, wenn ein Fachmann betreffs seiner Methode von haarscharfen Instrumenten und dem blitzblanken Werkzeug der Urkundenwissenschaft spricht. Die ganze Stumpfheit und völlige Untauglichkeit dieses in Wahrheit sehr rostigen Werkzeuges werden wir sehr bald zur Genüge kennenlernen. Wenn aber nun derselbe Fachgelehrter mit herber Miene verkündet: Untersuchungen über Quellenforschungen sind keine Lektüre für gebildete Laien, so finden wir diese Warnung lächerlich und es entfährt uns die erstaunte Frage: Warum denn nicht? Warum will man dem Nichtfachmann, der ebenso gut seinen gesunden Menschenverstand besitzt, den Blick in dies Gebiet verwehren? Ist die Weisheit der historischen Forschung so abgründig tief? Haben vielleicht solche doch für das deutsche Volk so wichtige Untersuchungen etwas mit höherer und höchster Mathematik zu tun, in der sich ja schließlich nicht jeder gebildete Mensch auskennt? Oh nein, der Laie braucht bei diesen Untersuchungen nur die Elementarmathematik zu beherrschen. Ja, er braucht nur bis 10, allerhöchstens aber bis 50 zählen zu können. Hat er das gelernt, dann vermag er mit seinem einfachen Hausmannsverstand dem Gange einer solchen Untersuchung leicht und bequem zu folgen. Warum er aber unbedingt bis 50 zählen können muss, werden wir zu unserem großen Erstaunen bald im Verlaufe dieser Darlegungen merken. Es will mir scheinen, die ängstliche Fernhaltung des Außenstehenden von der Besichtigung des Betriebes der historischen Quellenforschung möchte ganz unbewusst ein wenig von dem peinlichen Gefühl mitbedingt sein, der Laie könnte bei diesen Inspektionen das morsche Fundament des mittelalterlichen Geschichtsbaus und die vielen Risse und Sprünge erkennen. Und in der Tat, die Leser der nachfolgenden Kapitel werden aus dem Erschrecken nicht mehr herauskommen, wenn sie gewahr werden, was mit Hilfe der blitzblanken Werkzeuge der Quellenforschung als historische Wahrheit über unsere mittelalterliche Geschichte ans Licht gefördert wurde. Wird es doch allmählich angesichts der Unsicherheitsergebnisse sogar Fachleuten unbehaglich zumute? Das lässt beispielsweise Bloch erkennen, wenn er im Bericht über die geschilderten Ereignisse anlässlich der Herausgabe der Lex Salica diese Vorgänge bedauert im Hinblick auf den weiteren Kreis der Fachgenossen, die im Vertrauen auf die Leistung der Monumenta Germaniae die Ergebnisse aufnehmen. Gelegentlich wird die Unvollkommenheit unserer Forschungsmethode offen eingestanden. Stach spricht sogar von dem eingetretenen Zustande einer babylonischen Methodenverwirrung anlässlich der Untersuchungen der Lex Bajuvariorum. Ich muss hier einen Vorwurf entkräftigen, der mir gemacht werden könnte. Ich habe andeuten müssen, wie es um die gepriesene exakte Methode der historischen Quellenforschung bestellt ist. Aber es hat mir ferngelegen, die deutschen Geschichtsforscher schmälern und ihre Verdienste herabsetzen zu wollen. Eine gründliche Beschäftigung mit den Arbeiten dieser Männer zwingt mich zu bekennen, die deutschen Quellenforscher haben seit 100 Jahren in gewissenhaftester Kleinarbeit Großes geleistet. Ohne die unermüdliche Arbeit dieser Männer läge nämlich noch heute der schier unübersehbare Bestand der Überlieferungsquellen des Mittelalters als ein wüster Trümmerhaufen da. Der Misserfolg auf dem Gebiete der Quellenforschung liegt nicht an dem guten Willen dieser Forscher, sondern findet seine letzte Begründung in den von ihnen gehandhabten Untersuchungsmethoden. Das zu beweisen ist der Zweck dieses Buches. Zweites Kapitel: Alte Urkunden und alte Urkundenkritik. Alle historische Forschung hat das eine große Ziel: festzustellen, was geschichtlich wahr ist. Da nun eine bestimmte Kategorie von Geistern sofort die Pilatusfrage auf die Zunge nimmt, was ist denn Wahrheit? So bedarf es der Klarlegung, was unter geschichtlicher Wahrheit zu verstehen sei, oder genauer gesagt, in welchem Sinne und in welcher Umgrenzung im Gebiete geschichtlicher Fragen allein von Wahrheit gesprochen werden kann. Zur Verdeutlichung sei angeführt, dass sich die Wahrheit angesichts einer geschichtlichen Persönlichkeit und ihres Wirkens nur in einer ganz bestimmten scharfen Beschränkung ergründen lässt. Wir werden niemals mit absoluter Gewissheit erforschen können, aus welchen Motiven eine Person der Vergangenheit im letzten Grunde wirklich gehandelt hat. Auch werden sich niemals alle Geschichtsforscher in dem großen Fragenkomplex der Bewertung geschichtlicher Persönlichkeit und Ereignisse einig werden. Doch diese Seite der historischen Wahrheit geht uns hier nichts an. Denn es soll hier keineswegs die Wertung geschichtlicher Personen und Ereignisse unternommen werden, sondern es steht einzig und allein in jedem der später angeführten Fälle die Frage nach der Wirklichkeit, nach der historischen Tatsächlichkeit einer Persönlichkeit oder eines Ereignisses zur Beantwortung. Bei jeder uns überlieferten Persönlichkeit lautet die Frage, ob die Person auch historisch war, echt, wirklich ist, ob sie auch tatsächlich existiert hat und nicht etwa erdichtet ist. Ferner, ob die uns überlieferten Ereignisse tatsächlich geschehen oder so geschehen sind, wie uns die Tradition sie schildert. In diesem Sinne, einfach als objektives Faktum verstanden, ist die historische Wahrheit, wie wir sehen werden, durchaus erforschbar.